Kundgabe 5101. Empfangen durch Bertha Dudder am 7.4.1951. Brücke zu Gott. Jesus Christus. Die Brücke, die zu mir führt, müsset ihr alle betreten, weil es keinen anderen Weg gibt, um zu mir zu gelangen. Diese Brücke hat der Mensch Jesus für euch erbaut. Er sah die unendlich weite Kluft, die zwischen euch und mir lag. Er wusste, dass sie niemals bezwungen werden konnte von euch Menschen, dass ihr niemals zu mir gelangen konntet und dass ihr darum ewiglich fern von mir schmachten musstet, so euch nicht geholfen wurde. Da verringerte er selbst die Entfernung zwischen euch und mir. Er schlug eine Brücke über die Kluft, die nun für jeden gangbar war, den das Verlangen nach mir bewog, diese Brücke zu betreten. Für euch alle gibt es nur diesen einen Weg, den Jesus euch vorangegangen ist, den Weg des innigen Zusammenschlusses mit mir, der durch die Liebe und das Gebet im Geist und in der Wahrheit gefunden wird. Es gibt eine Brücke, auf der ihr Menschen mit mir in Verbindung treten könnet. Ihr seid nicht mehr hoffnungslos aus meiner Nähe verbannt. Ihr könnet jederzeit euch mir nähern. Und Jesus hat euch den Weg gezeigt. Er hat euch das Leben vorgelebt, das auch ihr leben müsset, wollet ihr euch mit mir vereinen. Ihr steht völlig kraftlos am Rande der Kluft. Und habet ihr nun eure Augen dahin erhoben, wo ich bin? Wo die weite Kluft ein Ende hat, dann müsset ihr zuerst um Kraft bitten, den Weg, der nur kurz, aber schwierig ist, zurücklegen zu können. Ihr müsset euch also in Gedanken an den wenden, der euch mit Kraft versehen kann, so ihr sie euch nicht selbst erwerbet. Ihr müsset beten zu mir um Zuwendung von Kraft, oder durch Liebeswirken euch Kraft erwerben. Und niemals wird euch meine Liebe ohne Kraft lassen. Niemals werdet ihr Mangel haben an Gnade, so ihr nur empfangen wollet. Um des Menschen Jesus willen, der in seiner Liebe durch seinen Opfertod euch Gnaden ohne Maß erwarb, höre ich das leiseste Flehen eurer Herzen. Ein kurzes inniges Gebet zu mir, wendet euch diese Gnaden zu, denn ihr bezeuget dadurch euren Willen, mich zu erreichen, die Kluft zu überwinden. Ihr wollet zu mir, und immer werde ich euch helfen, weil auch ich nach euch verlange, die ihr noch fern seid von mir. Ich wende nicht mein Auge ab von euch, weil ihr sündig seid und euch freiwillig von mir entfernt habt, sondern ich strecke euch meine Hände entgegen, die ihr nur zu erfassen brauchet, um an das Ziel zu gelangen. Die Brücke ist wohl schmal und steinig. Es ist ein Weg, der aufwärts führt, doch nicht so leicht gangbar ist. Dennoch ist er passierbar. So wie ihr Jesus Christus vorangehen lasset, so wie ihr ihn als Führer wählet und ihm nachfolget. Dann wird euch der Aufstieg leicht werden, denn jede Last hilft er euch tragen. Ich selbst bin es, der euch entgegenkommt, so ihr den Zusammenschluss mit mir begehret und durch die Liebe und das Gebet auch vollzieht. Ich selbst hole meine Kinder über diese Brücke zu mir heim, ins Vaterhaus, und lasse sie ewiglich nicht mehr von mir, weil meine Liebe zu dem, was ich erschaffen habe, ewig wert. Amen.